Dialog 2. Ich will an dem Spanischkurs teilnehmen. Was lernt man denn so? Besonders sprechen. Für den Besuch auf dem Markt, für Bestellungen im Café, auch Grundregeln der Grammatik. Prima. Wann fängt der Kurs denn an? Übermorgen. Möchten Sie noch etwas wissen? Wie heißt der Lehrer? José. Ich sage ihm Bescheid. Zahlen Sie bitte an dem Schalter.